Umstand, die ganze Kompanie. Wenn ein Typ am Fenster steht, mit den Taschen in sein Bild, dann applaude und dann lacht die ganze Kompanie. Hussassa, tirallala, die ganze Kompanie, ja, ja. Hussassa, tirallala, die ganze Kompanie. Neben suchst du einen Mann, schau dir die Soldaten an. Einer ist bestimmt für dich in deiner Kompanie. Hang am rechten Flügel an, Flügel bis zum letzten Mann. Und was sagst du mir gefällt?